Ein warmes Willkommen. Während sie so dahintrieben, wurde das Licht des Tages heller und wärmer. Der Fluss umströmte einen steilen Uferabfall, der von links hineinragte. Dicht an seinem steinigen Fuß schossen klatschend und gurgelnd die dunklen tiefen Wassermassen vorbei. Plötzlich trat die Klippe zurück. Das Ufer wurde flach, die Bäume traten zurück und Bilbo bot sich folgender Anblick. Weit öffnete sich die Landschaft vor ihm. Überall glänzten Wasserflächen. Einbrüche des Flusses in 100 Windungen, Sümpfe und Teiche mit unzähligen Inselchen. Aber mitten hindurch führte das starke, stetige Stromband und in der Ferne zeichnete sich, das dunkle Haupt in Wolkenfetzen gehüllt, der Berg ab. Die Nachbarhäupter im Nordosten und das dazwischenliegende tiefere Land konnte man nicht erkennen. Nur dieser eine Berg erhob sich dort und blickte über die Moore hinweg zum Nachtwald herüber. Der einsame Berg. Bilbo hatte einen langen, abenteuerlichen Weg hinter sich, um ihn zu sehen. Aber er gefiel ihm ganz und gar nicht. Wie Bilbo nun dem Gespräch der Flößer zulauschte und die Bruchstücke des Gehörten zusammensetzte, wurde ihm bald klar, dass er mehr Glück hatte, wenn er den Berg überhaupt aus dieser Entfernung sehen konnte. So elend seine Gefangenschaft auch gewesen und so ungemütlich seine augenblickliche Lage war, gar nicht erst zu reden von den Zwergen unter dem Floßdeck, so hatte er doch mehr Glück gehabt, als er je geahnt. Die Flößer redeten von Handel auf den Wasserwegen und vom Anwachsen des Verkehrs auf dem Strom, da die Landwege, die aus dem Osten zum Nachtwald führten, verfallen waren oder nicht mehr benutzt wurden. Und weiter war die Rede von den Menschen vom See und den Waldelben, die darüber stritten, wer den Nachtwaldfluss offen halten und wer die Ufer pflegen und warten sollte. Diese Gegend hatte sich seit den Tagen, als die Zwerge noch in dem Berg wohnten, außerordentlich verändert. Für die meisten Leute war diese Zeit nur dunkle Vergangenheit. Ja, selbst in den letzten Jahren und sogar seit den jüngsten Berichten, die Gandalf erhalten hatte, war manches anders geworden. Große Überschwemmungen und Wolkenbrüche hatten alle Flüsse, die ostwärts zogen, anschwellen lassen. Auch hatten sich Erdbeben ereignet, für die einige der Flößer den Drachen Smaug verantwortlich machten. Mit einem Fluch oder vielsagendem Kopfnicken zum Berg hin spielten sie auf seine Gegenwart an. Die Sümpfe und Moore hatten sich zu beiden Seiten immer weiter ausgebreitet. Pfade waren verschwunden und mancher Reiter und Wanderer dazu, der versucht hatte, die verlorenen Wege wiederzufinden. Sogar der Elbenweg durch den Nachtwald, auf dem sie Beorns Rat hin gefolgt waren, führte jetzt zu einer zweifelhaften, wenig benutzten Stelle am östlichen Waldessaum. Einzig und allein der Fluss bot noch eine sichere Möglichkeit, vor den Rändern des Nachtwaldes zu den vom Berg überragten Ebenen jenseits zu gelangen. Und dieser Fluss wurde vom König der Waldelben überwacht. So war Bilbo, wie man sieht, am Ende an den einzigen Weg geraten, der überhaupt etwas taugte. Es hätte Mr. Beutlin, der zähneklappernd auf den Fässern hockte, sicher ein wenig getröstet, wenn er gewusst hätte, dass die Nachricht von dieser Reise mittlerweile weit in die Ferne bis zu Gandalf gelangt war und dem Zauberer Sorge und Angst eingeflößt hatte. Seine Geschäfte, die in diese Geschichte nicht hineinspielen, hatte Gandalf abgeschlossen und er war darauf und daran, Thorin und seiner Gesellschaft zu Hilfe zu eilen. Aber Bilbo wusste es nicht. Alles, was er wusste, war, dass der Fluss weiter und weiter strömte, dass er hungrig war, einen scheußlichen Schnupfen hatte und dass er den finsteren Blick nicht leiden mochte, mit dem der Berg, je näher er heranrückte, ihn anstarrte und ihm zu drohen schien. Wie dem auch sei, der Strom nahm nach einer Weile einen mehr südlichen Lauf, der Berg trat zurück, spät am Nachmittag wurden die Ufer felsig und der Fluss sammelte wieder alle seine Wasser in ein tiefes Bett und eine rasch dahinbrausende Strömung verlieh dem Floß gute Fahrt. Die Sonne war schon untergegangen, als der Nachtfluss mit einer zweiten Kehre nach Osten in den langen See einmündete. Steinige Klippentore mit breiten, groben Kiesbänken bewachten an jeder Seite die Mündung. Der lange See. Bilbo hatte sich niemals bisher eine solch riesige Wasserfläche vorstellen können, es sei denn das Meer selbst. Der See war so groß, dass die Ufer drüben schmal und blass aussahen, und er war so lang, dass das nördliche Ende, das auf den Berg hin zeigte, überhaupt nicht zu sehen war. Einzig von der Karte her wusste Bilbo, dass dort oben, wo jetzt schon die Sterne des großen Bären funkelten, das eilige Wasser von Dahl herunterkam und zusammen mit dem Nachtwaldfluss diesen Raum, der einmal ein gewaltiges Felsental gewesen sein musste, mit tiefen Wassern füllte. Am Südausgang ergoss sich der verdoppelte Strom über hohe Fälle und eilte unbekannten Ländern entgegen. In der stillen Abendluft stand der Lärm der herabschießenden Wasser wie ein fernes Dröhnen. Nicht weit von der Mündung des Nachtwaldflusses aber lag die seltsame Stadt, von der er in den Kellern des Elbenkönigs hatte erzählen hören. Die Stadt war nicht am Ufer erbaut worden, obgleich dort ein paar Hütten und andere Gebäude lagen, sondern weit draußen auf dem See, wo sie vor den Wirbeln des hereinströmenden Flusses durch ein felsiges Vorgebirge geschützt war, das eine ruhige Bucht umschloss. Eine mächtige Holzbrücke schwang sich auf kräftigen Pfählen, die aus Baumstämmen gemacht waren, hinüber zu der geschäftigen hölzernen Stadt. Es war keine Elbenstadt, sondern eine Stadt bewohnt von Menschen, die es wagten, unter dem Schatten des fernen Drachenberges zu leben. Ihr Handel, der von Süden her den großen Fluss heraufkam, blühte noch immer. Die Güter wurden unterhalb der Fälle auf Karren umgeladen und kamen dann auf kurzem Landweg zur Stadt. Aber in den großen Tagen der Vergangenheit, als Dahl im Norden noch reich und glücklich lebte, war auch die Seestadt wohlhabend und mächtig gewesen. Ganze Schiffsflotten hatten die Gewässer bevölkert, Schiffe voll Gold und Schiffe mit Bewaffneten. Es hatte Kriege gegeben und Taten, die heute nur noch Legende waren. Die verfaulten Pfähle einer anderen, größeren Stadt konnten jetzt an der Küste gesehen werden, wenn das Wasser während der Trockenheit sank. Aber die Menschen erinnerten sich kaum daran, obgleich der eine oder der andere noch immer die Lieder von den Zwergenkönigen des Gebirges sang, von Tror und Trein aus dem Geschlecht der Durin, vom Einbrechen des Drachen und dem Fall der Fürsten von Dahl. Einige sangen auch davon, dass Tror und Trein zurückkehrten und schieres Gold durch das Bergtor am Nordende des Sees fließen würde. Ja, dass das ganze Land aufs Neue von Lachen und Singen erklingen sollte. Aber diese erbaulichen Geschichten änderten nicht viel an ihrer täglichen Geschäftigkeit. Kaum war das Fässerfloß in Sicht gekommen, da ruderten auch schon Boote aus dem Pfahlgewirr der Stadt heraus. Laute Rufe begrüßten die Flößer, Taue wurden geworfen, Ruder schlugen im Takt und bald war das Floß aus dem Strom des Nachtwaldflusses herausgeholt und um die hohe Felsenflanke in die kleine Bucht der Seestadt bugsiert. Dort wurde es an der Landseite und nicht weit vom Kopf der großen Brücke vertäut. Bald würden andere Menschen aus dem Süden kommen und einige Fässer mitnehmen, andere mit Gütern füllen, die sie mitgebracht hatten und die für die Waldelben stromauf bestimmt waren. In der Zwischenzeit ließ man die Fässer, wo sie lagen, denn sowohl die Elben als auch die Menschen gingen zur Seestadt hinüber. Drüben feierten sie ein großes Fest. Sie wären ganz schön überrascht gewesen, hätten sie mit ansehen können, was unten am Strand geschah, nachdem sie gegangen und die tiefen Schatten der Nacht herabgesunken waren. Zuerst löste Bilbo ein schweres Fass aus dem Verband, stieß es zur Küste und öffnete es. Ein Stöhnen kam von innen und heraus kroch ein unglückseliger Zwerg. Nasses Stroh hing in seinem zerzausten Bart. Er war so wund und steif, so zerschlagen und zerschunden, dass er sich kaum auf den Füßen halten und die letzten Schritte durch das seichte Wasser tun konnte. Stöhnend legte er sich auf dem Strand nieder. Er hatte einen ausgehungerten, wilden Blick wie ein Hund, der angekettet eine ganze Woche in seiner Hütte vergessen wurde. Es war Thorin, aber ihr hättet es nur an seiner Goldkette erkennen und an der Farbe seiner jetzt erraten und an der Farbe seiner jetzt sehr schmutzigen und zerlumpten himmelblauen Kapuze mit der fleckigen Silberquaste. Es dauerte geraume Weile, bis er dem Hobbit gegenüber höflich wurde. »Kurz, seid ihr lebendig oder tot?«, fragte der Hobbit ärgerlich. Wahrscheinlich hatte er vergessen, dass er eine gute Mahlzeit mehr zu sich genommen hatte als die Zwerge. Auch hatte er Arme und Beine frei bewegen können, ganz zu schweigen von der schönen, frischen Luft, die er geatmet hatte. »Sitzt ihr noch in Gefangenschaft oder seid ihr frei? Wenn ihr etwas zu essen habt und diese alberne Abenteuer noch weiter fortsetzen wollt, schließlich ist es euer Abenteuer und nicht das meinige, so tätet ihr besser, mit den Armen zu schlagen, die Beine zu massieren und mir zu helfen, die anderen herauszuholen, solange die Gelegenheit noch günstig ist.« Thorin sah natürlich ein, dass dies richtig war, und nach einigen weiteren Stöhnen stand er auf und half dem Hobbit so gut er konnte. Es war eine schwierige, scheußliche Aufgabe, im Finstern, im kalten Wasser herumzupatschen und die richtigen Fässer herauszufinden. Mit Abklopfen und Rufen wurden lediglich 6 Zwerge entdeckt, die imstande waren zu antworten. Sie wurden herausgeholt und an Land gebracht, wo sie klagend und jammernd umhersaßen. Sie waren so zerschunden, durchgeschüttelt und klamm, dass sie ihre Befreiung in keiner Weise richtig schätzen oder gar Dankbarkeit empfinden konnten. Dvalin und Balin waren mit die Unglücklichsten und man fragte sie am besten gar nicht erst um Hilfe. Bifur und Bofur waren zwar nicht so schlimm zugerichtet und viel trockener geblieben, aber sie legten sich einfach hin und wollten keine Hand rühren. Fili und Kili jedoch, die, für Zwerge, noch jung und auch besser, mit viel Stroh und in kleineren Fässchen verpackt worden waren, kamen sogar lächelnd zum Vorschein. Sie hatten bloß ein oder zwei Beulen davongetragen und die Steifheit in ihren Beinen verschwand nach einer Weile. »Ich hoffe bloß, dass ich nie wieder Äpfel riechen muss«, sagte Fili. »Mein Fass war eine Apfeltonne. Dauernd Äpfel zu riechen, wenn man sich kaum rühren kann und kalt und krank vor Hunger ist, das macht einen irre. Ich könnte jetzt stundenlang essen, aber nicht einen einzigen Apfel.« Mit der willigen Hilfe von Kili und Fili entdeckten Thorin und Bilbo auch die noch fehlenden Gefährten und holten sie heraus. Der arme, fette Bombur war entweder eingeschlafen oder bewusstlos. Dori, Nori, Oin, Gloin und Ori waren halb ersäuft und gaben kaum noch Lebenszeichen von sich. Sie mussten einzeln fortgetragen und hilflos auf den Strand gelegt werden. »Gut, das wäre geschafft«, sagte Thorin. »Und ich meine, wir sollten nun unserem guten Stern und Mr. Beutlin danken. Ich bin sicher, dass er ein Recht darauf hat, dies von uns zu erwarten, obgleich ich wünschte, er hätte die Reise ein wenig angenehmer in die Wege geleitet. Wie dem auch sei, immer noch mehr zu euren Diensten, Mr. Beutlin. Kein Zweifel, wir werden ausgesprochen dankbar sein, wenn wir etwas gegessen und uns wieder ein wenig erholt haben. Inzwischen, was ist das Nächste?« »Die Seestadt«, sagte Bilbo, »was denn sonst?« Nichts anderes lag natürlich näher. Thorin, Fili, Kili und der Hobbit verließen also die Gesellschaft und gingen am Ufer entlang zur Brücke. Dort hatte man eine Wache eingerichtet, aber sie hielt nicht sehr sorgfältig Wache. Es war schon zu lange her, dass dies wirklich einmal notwendig gewesen war. Wenn man von den gelegentlichen Streitigkeiten des Flusszolls wegen absah, waren die Menschen mit den Waldelben befreundet. Andere Völker wohnten weit weg, und viele unter den Jüngeren in der Stadt zweifelten offenbar das Vorhandensein des Drachen an. Ja, sie lachten über die Graubärte und alten Mütterchen, die davon erzählten, dass sie in ihren jüngeren Jahren den Drachen durch die Luft hatten fliegen sehen. Darum überraschte es keineswegs, dass die Wachen an ihrem Hüttenfeuer tranken und lachten und weder das Geräusch der Auspackerei noch die Schritte der vier Späher gehört hatten. Deshalb war ihr Erstaunen groß, als Thorin Eichenschild in die Tür trat. »Wer seid ihr und was wünscht ihr?« riefen sie, sprangen auf die Füße und ergriffen ihre Waffen. »Thorin, Sohn von Trein, Sohn von Tror, König unter dem Berg«, sagte der Zwerg mit lauter Stimme. Und ganz so schaute er auch aus, trotz seiner zerrissenen Kleider und der schmutzigen Kapuze. Das Gold glitzerte an seinem Hals und auf seinem Gürtel, seine Augen glühten dunkel und tief. »Ich bin zurückgekehrt, ich will den Meister eurer Stadt sprechen.« Eine schreckliche Aufregung entstand. Einige der etwas dümmeren rannten aus der Hütte, als ob sie von dem Berg erwarteten, er sei mitten in der Nacht zu purem Gold geworden und die Wasser des Sees dazu. Der wachhabende Hauptmann trat näher. »Und wer sind diese?« fragte er und zeigte auf Fili, Kili und Bilbo. »Die Söhne der Tochter meines Vaters«, antwortete Thorin, »Fili und Kili aus dem Geschlecht der Durin und Mr. Beutlin, der mit uns gekommen ist.« »Wenn ihr in Frieden kommt, so legt eure Waffen nieder«, sagte der Hauptmann. »Wir haben keine«, sagte Thorin. Und das war leider nur zu wahr. Die Waldelben hatten ihnen die Messer genommen und das große Schwert Orkrist ebenfalls. Bilbo trug zwar noch sein Kurzschwert, verborgen wie immer, aber er erwähnte es nicht. »Wir brauchen keine Waffen, denn wir kehren in unser Eigentum zurück, wie wir es von alters her prophezeit haben. Auch könnten wir nicht gegen so viele kämpfen. Bringt uns zu eurem Meister.« »Er feiert ein Fest«, sagte der Hauptmann. »Ein Grund mehr, uns zu ihm zu führen«, warf Fili ein, der bei dieser feierlichen Begrüßung ungeduldig geworden war. »Wir sind nach unserem langen Weg müde und hungrig und haben kranke Kameraden dabei. Macht also schnell und spart eure Worte, oder euer Meister wird euch was zu erzählen haben.« »So folgt mir also«, sagte der Hauptmann, und mit 6 Mann führte er die 4 über die Brücke, durch das Stadttor und zum Marktplatz, einer weiten Kreisfläche ruhigen Wassers. Sie war von hohen Pfählen umgeben, auf denen man die größeren Häuser erbaut hatte, und von langen Holzkais, von denen zahlreiche Treppen und Leitern hinunter zum Seespiegel führten. Aus einer großen Halle schimmerten zahlreiche Lichter, erschallte der Lärm vieler, vieler Stimmen. Sie schritten durch die Tore, standen plötzlich zwinkernd im Licht und sahen viel Volk an langen Tischen sitzen. »Ich bin Thorin, Sohn von Trein, Sohn von Tror, König unter dem Berg. Ich kehre zurück«, schrie Thorin mit gewaltiger Stimme von der Tür her, ehe der Hauptmann auch nur den Mund aufmachen konnte. Alles sprang auf. Der Meister der Stadt erhob sich von seinem hohen Stuhl. Aber keiner war so überrascht wie die Flößer aus dem Elbenreich, die am unteren Ende der Halle saßen. Sie stürzten zum Tisch des Meisters und schrien, »Das sind Gefangene unseres Königs, die entkommen sind, herumstrolchende Zwerge, die keine Auskunft über sich selbst geben konnten. Sie schlichen durch die Wälder und belästigten unser Volk.« »Ist das wahr?«, fragte der Meister. Tatsächlich hielt er das für viel wahrscheinlicher als die Rückkehr des Königs unter dem Berg, wenn eine solche Person überhaupt je gelebt hatte. »Es ist wahr, dass der Elbenkönig uns ungerechtfertigt den Weg verlegt und uns ohne Grund ins Gefängnis warf, als wir in unser eigenes Land zurückkehrten«, antwortete Thorin. »Aber weder Schloss noch Riegel können unsere Heimkehr verhindern, wie es aus alten Zeiten prophezeit ist. Und diese Stadt liegt auch nicht im Reich der Waldelben. Ich spreche zum Meister der Stadt der Menschen vom See und nicht zu den Flößern des Elbenkönigs.« Da zögerte der Meister und blickte von einem zum anderen. Der Elbenkönig war sehr mächtig in diesen Gegenden und der Meister der Stadt wünschte keine Feindschaft mit ihm. Auch hielt er nicht viel von alten Liedern. Ihm stand der Sinn nach Handel und Zoll, Frachten und Gold und all dem verdankte er Ansehen und Stellung. Andere jedoch hatten eine andere Meinung und bald wurde die Angelegenheit ohne ihn geregelt. Wie Feuer verbreiteten sich die Neuigkeiten vom Hallentor durch die ganze Stadt. Das Volk jubelte drinnen und draußen, Gedränge und Gerenne herrschte auf den Kais. Einige Leute fingen an, Strophen alter Lieder zu singen, die von der Rückkehr des Königs unter dem Berg handelten. Dass es Trors Enkel und nicht Tror selber war, der zurückkehrte, störte sie nicht im geringsten. Andere fielen ein und der Gesang hallte laut und gewaltig über den See. Der König unter dem Berge, der Herr im edlen Gestein, der Fürst der silbernen Quellen kehrt in sein Eigenheim. Die Krone wird wieder glänzen, die Harfe wird neu gespannt, im goldenen Echo der Hallen klingt wieder sein Lied ins Land. Die Wälder unter der Sonne, sie rauschen, als wehte ein Wind, das Silber steigt aus den Quellen, das Gold in Strömen rinnt. Dann eilen die fröhlichen Flüsse, dann glänzen die Seen vor Glück, die Sorgen vergehen und der Kummer, der König kehrt wieder zurück. So oder so ähnlich sangen sie. Es gab noch viel mehr Strophen. Es wurde gelacht und gelärmt, die Harfe geschlagen und gefiedelt. Selbst die ältesten Großväter konnten sich an eine solche Aufregung in der Stadt nicht erinnern. Sogar die Waldelben fingen an, sich darüber zu wundern. Ja, ihnen wurde Angst. Natürlich wussten sie nicht, wie Thorin entkommen war, und sie dachten schon, ihr König habe einen ernsten Fehler gemacht. Und was den Meister der Stadt anbetraf, so sah er ein, dass ihm nichts übrig blieb, als dem öffentlichen Tumult zumindest für den Augenblick nachzugeben und so zu tun, als glaubte er an das, was dieser Thorin sagte. So ließ er ihn auf seinem hohen Stuhl sitzen und gab Kili und Fili neben ihm Ehrenplätze. Selbst Bilbo erhielt einen Sitz an der Ehrentafel. In dem großen Durcheinander erwartete man von ihm nicht einmal eine Erklärung, was er mit der ganzen Geschichte zu schaffen habe, denn in den Liedern war schließlich in gar keiner Weise von ihm die Rede. Nicht lange und unter erstaunlichen Begeisterungsszenen wurden auch die anderen Zwerge in die Stadt gebracht. Sie wurden verbunden und gefüttert, wurden in die Häuser aufgenommen und verhätschelt und das auf die allerentzückendste und zufriedenstellendste Weise. Thorin und seine Gefährten überließ man ein großes Haus, gab ihnen Boote und Ruderer dazu. Die Volksmenge saß draußen und sang den ganzen Tag, falls sie nicht gerade Hurra rief, wenn einer der Zwerge seine Nase zeigte. Einige der Lieder waren alt, aber einige waren auch neuesten Ursprungs und sprachen zuversichtlich von dem plötzlichen Tod des Drachen und ganzen Schiffslasten reicher Geschenke, die den Fluss hinab zur Seestadt kommen sollten. Urheber war der Meister selber, doch diese Lieder gefielen den Zwergen nicht besonders. Sonst hatte man sie in jeder Weise zufriedengestellt. Rasch waren sie wieder wohlgenährt und kräftig geworden, und in der Tat, in knapp einer Woche hatten sie sich völlig erholt. Sie waren mit neuen Kleidern in den eigenen richtigen Farben ausgestattet, hatten ihre Bärte sauber gekämmt und geschnitten und gingen stolzen Schrittes umher. Thorin sah aus, als ob sein Königreich bereits zurückerobert und Smaug in hübsche kleine Schnitzel zerhackt worden wäre. Und dann wurden, wie er es vorausgesagt hatte, die Gefühle der Zwerge gegenüber Bilbo Beutlin von Tag zu Tag warmherziger. Es wurde nicht mehr gestöhnt und gemurrt, die Zwerge tranken auf seine Gesundheit, sie klopften ihm auf den Rücken und machten allerhand Theater mit ihm. Bilbo indessen blieb es gleich, denn er fühlte sich nicht in gehobener Stimmung. Er hatte weder den Anblick des Berges vergessen, noch den Gedanken an den Drachen, und außerdem war er schwer erkältet. 3 Tage lang nieste und hustete er, er konnte überhaupt nicht vor die Tür gehen, und selbst später noch waren seine Ansprachen bei Festlichkeiten beschränkt auf ein herzlichen Dank, meine Herren. Längst waren die Elben mit ihrer Fracht den Nachtwaldfluss hinauf zurückgekehrt. Im Königspalast herrschte große Aufregung. Ich habe leider nie gehört, was mit dem Kellermeister und dem Befehlshaber der Wache geschehen ist. Natürlich war während des Aufenthalts der Zwerge in der Seestadt kein Wort über Schlüssel oder Fässer gesagt worden, und Bilbo achtete peinlich darauf, dass er niemals unsichtbar wurde. Jedoch hatte man mehr erraten, als man wusste, wenn auch Mr. Beutlin immer geheimnisumwittert blieb. Wie dem auch sei, der König wusste jetzt das Ziel und Absicht der Zwerge, wusste jetzt Ziel und Absicht der Zwerge, oder vielmehr, er glaubte, er wüsste es, und zu sich selbst sagte er: Schön. Wir werden sehen. Kein Schatz kommt durch den Nachtwald zurück, ohne dass wir auch ein Wort mitreden. Aber ich bin sicher, dass sie ein schlechtes Ende nehmen, und das geschieht ihnen recht. Er glaubte auf keinen Fall, dass Zwerge offen kämpfen und einen Drachen wie Smaug umbringen könnten. Er hatte den starken Verdacht, dass sie irgendeine Dieberei oder etwas Ähnliches vorhatten, und das zeigte, dass er ein gescheiter Elb war, gescheiter als die Menschen der Stadt. Und dennoch, wie wir am Ende sehen, hatte er nicht ganz recht. Er sandte seine Speer aus bis zum Gestade des Sees und so weit nordwärts dem Berge zu, als seine Elben nur zu gehen wagten, und wartete. Als 2 Wochen vergangen waren, begann Thorin an den Aufbruch zu denken. Da in der Stadt noch immer helle Begeisterung herrschte, war die Zeit günstig, Hilfe zu erhalten. Es wäre nicht gut gewesen, länger zu warten. So sprach er mit dem Meister und den Stadtvätern und sagte, dass er und seine Gefährten aufbrechen und zum Berg weiterziehen müssten. Zum ersten Mal war der Meister wirklich überrascht und sogar ein wenig beunruhigt. Er fragte sich, ob Thorin am Ende nicht doch ein Abkömmling der alten Könige sein könnte. Nie hatte er es für möglich gehalten, dass die Zwerge sich tatsächlich dem Drachen Smaug nähern würden. Er hatte vielmehr geglaubt, es seien Betrüger, die früher oder später entlarvt würden. Aber er hatte sich geirrt. Thorin war wirklich der Enkel des Königs unter dem Berg, und keiner kann abschätzen, was ein Zwerg nicht alles aufs Spiel setzt, wenn er Rache nehmen und sein Eigentum zurückgewinnen will. Dem Meister tat es nicht leid, dass er sie ziehen lassen sollte. Es war kostspielig, sie wochenlang zu bewirten, denn ihr Aufenthalt hatte jeden Tag zu einem Feiertag gemacht. Alle Geschäfte lagen brach. Lass sie ziehen und den alten Smaug behelligen, dann sehen wir ja, was für ein Willkommen ihnen blüht, dachte er. Laut sagte er jedoch: Ganz bestimmt, O Thorin, Sohn von Trein, Sohn von Thor, ihr müsst euer Eigentum zurückfordern. Die Stunde ist da, wie es vor Zeiten prophezeit wurde. Was wir euch an Hilfe geben können, soll euer sein. Wir vertrauen auf eure Großmut, wenn ihr euer Reich wiedergewonnen habt. So verließen sie eines Tages, obgleich es schon tief im Herbst war, die Winde kalt wehten und überall die Blätter fielen, 3 große Boote die Seestadt. Sie führten Ruderer, Zwerge, Mr. Beutlin und viel Verpflegung an Bord. Pferde und Ponys waren auf Umwegen vorausgeschickt worden, um sie an ihrem Landeplatz zu erwarten. Meister und Magistrat sagten ihnen auf den breiten Stufen der Stadthalle, die hinunter bis zum See führten, Lebewohl. Auf den Kais und aus den Fenstern sang überall das Volk. Die weißen Ruder tauchten ins aufspritzende Wasser und fort zogen sie nordwärts den See hinauf. Der letzte Abschnitt ihrer langen Reise brach an. Das einzige ganz und gar unglückliche Wesen war Bilbo.